Switch on. Are you tired of these boring beats? You want some freaking pumping shit? Well, we have breaking news for you. X-Bulls and Narfos are back. Give me the ratten, datten, datten, datten, datten, datten, datten. Yeah! Lauter, verwirf mich! Gib mir die Ratten, Tatten, Tatten, Tatten. Ich würde sagen, wir sind wieder da, gell? X-Bulls and Narfos! Dann auf! X-Bulls and Narfos, du Stauler. Du Stauler. Gib mir die Ratten, Tatten, Tatten, Tatten. Switch.